Deutschlandfunk, Hintergrundpolitik. Heute, nach dem Wahlerfolg der Rechtsextremen in Sachsen und Brandenburg, wie die NPD strategische Bündnisse schmiedet, eine Sendung von Andreas Roth. Als Holger Apfel, der Spitzenkandidat der NPD, am Abend der sächsischen Landtagswahl vor die Kameras trat, ging es ihm nicht um Landespolitik. Ihm ging es um Größeres. Am heutigen Tage haben die Vertreter der etablierten Politiker eine schallende Ohrfeige für eine sich immer asozialer gebärdende Politik erhalten. Es ist ein Signal für die Bundestagswahl 2006, dass eine vereinte, starke nationale Rechte in den Bundestag einziehen wird. Diese Landtagswahl hier in Sachsen wird vieles verändern. Der stellvertretende NPD-Bundesvorsitzende macht keinen Hehl aus der eigentlichen Bedeutung, die das Wahlergebnis vom 19. September für ihn hat. Die 9,2% der sächsischen NPD sollen zum bundespolitischen Signal werden. Ein Signal auch an die rechtsextreme Parteienszene. Denn mit dem sächsischen Wahlerfolg im Rücken will die NPD das rechtsextreme Parteienlager unter ihrer Führung sammeln. Schließlich sind für eine populistische vereinigte Rechte die Zeiten derzeit so gut wie lange nicht. Wir stehen ja nicht alleine hier in der Bundesrepublik, sondern wir haben hier einen Nachholbedarf. In allen Ländern um uns herum ist die nationale Rechte inzwischen in den Parlamenten vertreten. Peter Dehust ist Herausgeber der Monatszeitschrift Nation und Europa, des wichtigsten sich gern auch antisemitisch gebenden Strategie- und Theorieorgans der deutschen Rechtsextremen. Seit 40 Jahren ist Peter Dehust in der Szene tätig, früher als NPD-Funktionär, jetzt als Publizist mit Kontakten zu Rechtsradikalen aus aller Welt. Nun ist er ein alter Mann und schaut neidisch in die Nachbarländer. Man nennt es Populismus, der hier sich Bahn bricht. Europaweit lässt sich über Jahrzehnte hinaus feststellen, es gibt ein rechtes Wählerpotenzial von ca. 15%. Ja, es ist eine große Diskrepanz zwischen dem Zustand der rechten Parteien und den großen Möglichkeiten, die eine rechte Partei bei uns hätte. Die deutschen Republikaner kamen bei der Europawahl im Juni dieses Jahres gerade einmal auf 1,9% der Stimmen, die NPD gar nur auf 0,9%. Dabei ist der Nährboden für einen rechtspopulistischen Wahlerfolg in Deutschland durchaus vorhanden, sagt Uwe Backes, stellvertretender Direktor des Hannah-Arendt-Instituts für Totalitarismusforschung Dresden. Es gibt viele Faktoren, die Wahlerfolge von Rechtsaußenformationen begünstigen können und die bei uns eigentlich auch eher günstig sind. Denken Sie, das hohe Maß der Unzufriedenheit in Deutschland mit der momentanen Politik. Eine vergleichende Untersuchung auf europäischer Ebene kommt zu dem Resultat, dass es in Deutschland mit Belgien und Dänemark das höchste Maß an Unzufriedenheit mit den politischen Institutionen wie auch den politischen Kräften in der Demokratie gibt. Doch die rechtsextremen Parteien in Deutschland konnten in den letzten Jahren kaum dauerhaft Kapital aus dieser Stimmung schlagen. Backes, der als Herausgeber des Jahrbuches Extremismus und Demokratie die rechte Parteienlandschaft beobachtet, sieht in deren Zersplitterung einen wichtigen Grund für die Schwäche der Rechten. In Deutschland haben wir die Situation, dass wir drei Rechtsaußenformationen haben, im Wesentlichen die Republikaner, die DVU, die NPD, die immer wieder bei Wahlen gegeneinander angetreten sind, die sich wechselseitig Stimmen weggenommen haben, die untereinander heftige Fäden ausgetragen haben, sodass es bislang nicht gelungen ist, das Potenzial, das sie sicherlich hätten, das ihnen in Deutschland auch zur Verfügung stünde, an sich zu ziehen. Einigungsversuche hat es unter Deutschlands Rechtsextremen immer wieder gegeben. Doch sie scheiterten regelmäßig nach nur wenigen Jahren. Ihr großes Vorbild war zumeist der Erfolg von Jörg Haiders FPÖ, ein unerreichbares Vorbild. Denn oft blieben die Grüppchen von NPD- und Republikaner-Aussteigern zahlenmäßig klein, ohne feste Organisation, und häufig zerstritt man sich untereinander beim Kampf um die Macht. Deutschlands Rechtsaußenparteien stecken in der Krise. Die Wahlergebnisse der letzten Jahre waren sehr niedrig, wenn die Parteien überhaupt zur Wahl antraten. Die ausbleibende Wahlkampfkostenerstattung bescherte den Parteien einen chronischen Geldmangel. Zudem laufen ihnen seit Jahren die Mitglieder davon. Waren 2001 noch 33.000 Menschen bei DVU, Republikanern und NPD organisiert, waren es zwei Jahre später nur noch 24.500, ein Viertel weniger. Das jüngste Experiment einer Einigung des rechtsextremen Parteienlagers begann auf einem Dachboden in einem Dorf mit slawischen Wurzeln, das Wendisch-Bora heißt, mitten in Sachsen. Keine Partei von uns wäre in der Lage gewesen, flächendeckend in Dresden anzutreten. Weder mit den Unterschriften noch mit dem Personal, also aussichtslos. Deshalb lud Kerstin Lorenz, damals sächsische Landeschefin der Republikaner, im letzten Jahr ins Dachgeschoss ihres Hauses ein. Ihre Gäste waren unter anderem der NPD-Bundesvize Holger Apfel und der ehemalige stellvertretende Bundesvorsitzende der Republikaner und jetzige NPD-Abgeordnete Frank Rohleder. Und da wir uns ja so, wie gesagt, sehr gut verstanden haben, auch politisch relativ konform sind, haben wir uns dann gesagt, Mensch, lasst uns doch gemeinsam angehen. Was sich in Kerstin Lorenz' Erzählung harmlos anhört, wurde in Wahrheit ein strategisches Modellprojekt. Am 24. April des letzten Jahres wurde in Dresden das Nationale Bündnis gegründet. Ein Verein, der unter seinem Dach Mitglieder aus dem ganzen rechtsextremen Spektrum vereint. Republikaner, DVU und NPD-Mitglieder bis hin zu militanten Kameradschaftsangehörigen. Geführt wird das Bündnis von Holger Apfel. Der stellvertretende NPD-Chef verlegte eigens seinen Wohnsitz nach Dresden. Den Bundesvorsitzenden der NPD, Udo Vogt, habe der junge Karrierefunktionär Apfel erst mühsam von seiner Bündnisstrategie überzeugen müssen, heißt es. Doch dann erlangte das Dresdner Bündnis schnell bundesweite Bekanntheit, sagt der Präsident des Sächsischen Verfassungsschutzes, Rainer Stock. Was im Übrigen auch darin dokumentiert, dass das Nationale Bündnis bundesweit finanziell unterstützt wird und dass auch hier Fördermitgliedschaften feststellbar sind, die sich eben nicht nur auf Sachsen beziehen, sondern auch auf andere Bundesländer. Rechtsextreme aus ganz Deutschland halfen den Dresdnern beim Wahlkampf. Protagonisten der Szene wie der Liedermacher Frank Rennecke trommelten für das Bündnis. Die Völker der Welt, wie ihr wisst, in Palästina, im Irak, in Afghanistan. Zum Auftakt des Kommunalwahlkampfes formulierte der NPD-Vorsitzende Udo Vogt die bundespolitische Zielsetzung des Dresdner Bündnisses. Dresden hat eine Signalfunktion. Wenn es in Dresden klappt, wird es auch bundesweit ein nationales Bündnis geben. Man schaut also in Deutschland auf Dresden. Und es klappte in Dresden zur Kommunalwahl am 13. Juni. Kein Erdrutschsieg, aber immerhin 4% der Dresdner. In Hochburgen sogar bis zu 10% wählten mit dem Nationalen Bündnis zum ersten Mal in Dresden Rechtsextreme in das Stadtparlament. Die Bündnisaktivistin und ehemalige sächsische Republikaner-Vorsitzende Kerstin Lorenz sieht mittlerweile schon bundesweit Nachahmer in der rechten Szene. Wir waren jetzt erst in Berlin eingeladen zu einer Veranstaltung, wo wir auch das Nationale Bündnis vorgestellt haben. Das war von der Berliner NPD eine Veranstaltung, wo auch Republikaner da waren und DVU-Mitglieder, aber auch Parteilose, wo auch entsprechende Bestrebungen vorhanden sind, das Modell auf sich zu übernehmen. Ich weiß es auch aus anderen Bundesländern, dass da zum Teil schon konkreter ist. Zur Kommunalwahl in Nordrhein-Westfalen werden am kommenden Wochenende in Köln und Düsseldorf nun ebenfalls überparteiliche rechte Bündnisse antreten. Noch sind dies vereinzelte lokale Initiativen. Doch der rechtsextreme Stratege Harald Neubauer sieht einen Zusammenhang mit den rechten Wahlerfolgen vom 19. September. Das Dresdner Bündnis hat ganz wesentlich dazu beigetragen, dass die DVU darauf verzichtet hat, in Sachsen anzutreten und die NPD im Gegenzug darauf verzichtet hat, in Brandenburg zur Landtagswahl anzutreten. Da hat dieses Bündnis schon eine positive Wirkung erzielt. Zugleich aber zeigt sich an dem Dresdner Bündnis exemplarisch, woran eine Einheit der Rechten auch scheitern kann. So beobachtet der Präsident des Sächsischen Verfassungsschutzes, Rainer Stock. Man kann sagen, dass maßgebliche Funktionsstellen des Nationalen Bündnisses durch Vertreter der NPD besetzt sind. Und die NPD ist, so stellt sich das für uns dar, innerhalb des Nationalen Bündnisses auch die treibende Kraft. Was vielleicht mal dazu führen könnte, dass es doch, davon kann man ausgehen, es innerhalb dieses Nationalen Bündnisses schon wohl Verteilungskämpfe geben wird. Also die NPD ist hier eindeutig hat die dominierende Rolle. Nicht nur deshalb hat der Bundesvorstand der Republikaner gegen den Dresdner REP-Vorsitzenden wegen dessen Mitarbeit im Nationalen Bündnis ein Parteiausschlussverfahren eröffnet. Zudem distanzierte sich die Parteiführung kurz vor der Dresdner Kommunalwahl in Zeitungsanzeigen ausdrücklich vom nationalen Bündnis. Neben der Sorge der Funktionäre um Posten und Gelder sind es die Abgrenzungsbeschlüsse von 1990, die den Republikanern jedes Zusammengehen mit der NPD und anderen extremistischen Organisationen verbieten. Doch seit die Republikaner bei Wahlen ein ums andere Mal erfolglos bleiben, mehren sich in der Partei die Stimmen, die ein Bündnis mit anderen rechten Kräften fordern. So traten die Republikaner-Landesverbände in Rheinland-Pfalz und dem Saarland der rechten Sammlungsbewegung Freiheitliche Initiative Deutschlands bei. Der Republikaner-Bundesvorstand erklärte solche Bestrebungen umgehend für rechtswidrig. Nach diesen innerparteilichen Kämpfen kehrten regelmäßig nicht wenige Republikaner der Partei den Rücken. Erst kürzlich zur Landtagswahl in Brandenburg machten die Berliner Republikaner einen neuen Vorstoß. Sie riefen demonstrativ zur Wahl der DVU auf. Der Richtungsstreit unter den Rechten sorgte indes für eine kuriose Episode. Am 14. Juli dieses Jahres fuhr Sachsens Republikaner-Landeschefin Kerstin Lorenz zum Sächsischen Landesamt für Statistik und Wahlen. Dort sollte sie eigentlich die für eine Teilnahme der Republikaner an der Landtagswahl nötigen Unterstützungsunterschriften abliefern. Doch sie kam mit leeren Händen. Da war mir schon klar, also ich wusste es auch durchs Rumtelefonieren, dass man die Unterschriften auf gar keinen Fall bis Donnerstag 18 Uhr zusammenbekommt. Und ich muss sagen, ich habe mich auch nicht gerade bemüht, die Unterschriften reinzubringen, da ich schon lange der Meinung bin, dass es sinnvoll ist, wenn nur eine rechte Partei antritt und dann auch politisch was bewegt, als wenn sie bitte bei 2-3% landen und keiner bewegt was. Auf eigene Faust zog Kerstin Lorenz die ohnehin stark geschwächten Republikaner von der sächsischen Landtagswahl zurück und machte der NPD damit den Weg frei. Der Bundesvorstand ihrer Partei warf ihr deshalb Sabotage vor und eröffnete ein Parteiausschlussverfahren gegen sie. Mittlerweile ist sie NPD-Mitglied und von der Republikanerbasis kamen Glückwünsche. Der Großteil der Basis hat sehr erfreut reagiert. Bundesweit die Reaktion nach dem Artikel in der Parteizeitung, der so gegen mich geschossen hat, wo man mich natürlich sehr schlecht dargestellt hat als Verräter etc., waren durchgängig positiv. Ein erheblicher Teil der sächsischen Republikaner unterstützte daraufhin die NPD im sächsischen Wahlkampf. Ein informelles Rechtsbündnis entstand. Sie alle eint das Unverständnis für den um zumindest formale verfassungstreue bemühten Kurs der Republikanerführung. Den Herrschaften geht es darum, nach Möglichkeiten, die im Verfassungsschutzbericht erwähnt zu werden, während ich das als eine Ehre ansehe, als nationaler Deutscher dort erwähnt zu werden. Dies offenbart das ideologische Fundament, auf dem das von Kerstin Lorenz mitgeschmiedete sächsische Rechtsbündnis steht. Für ein Kind, was heute regelmäßig Fernsehen guckt, die wissen wahrscheinlich gar nicht mehr, dass ein Farbischer ursprünglich aus Afrika stammt. Die deutsche Bevölkerung ist eigentlich weiß, oder zumindest hellhäutig. Ein deutscher Mann ist für mich weiß. Solcher Art Rassismus ist in der von Holger Apfel und Udo Vogt neu ausgerichteten NPD Bestandteil der Parteiideologie. Doch ob sich eine Mehrheit der Mitglieder von Republikanern und DVU ebenfalls einer solch extremistischen Ideologie anschließen könnte, ist schwer zu sagen. Ohnehin sieht Uwe Backes vom Hannah-Arendt-Institut Dresden in ihr eher ein Hemmnis für Wahlerfolge. Wenn Sie schauen auf die europäische Landschaft der Rechtsaußenparteien, dann sind es diejenigen Parteien, die ein gemäßigteres, also in diesem rechten Spektrum gemäßigteres Profil haben, ein eher populistisches Profil haben, die erfolgreich sind. Und das geht der NPD weitgehend ab. Republikaner, DVU und NPD. Von diesen drei Parteien ist die NPD die weitaus radikalste. Sie ist diejenige von diesen drei Parteien, die sich am stärksten am historischen Vorbild des Nationalsozialismus orientiert, die Repräsentanten des nationalsozialistischen Regimes verherrlicht, die programmatisch an Elemente der NS-Programmatik anknüpft und die insgesamt also einen völkischen Rassismus und auch Antisemitismus huldigt in einem Maße, wie das bei den Republikanern beispielsweise, die von den drei Formationen die gemäßigste sind, nicht der Fall ist. Nach der Landtagswahl in Sachsen aber zeigt sich, ausgerechnet die radikale NPD hat es verstanden, sich ein erfolgreiches populistisches Profil zu geben. Und erklärtermaßen will diese NPD damit die Keimzelle für eine vereinigte rechtspopulistische Kraft in Deutschland sein. Den gemeinsamen Nenner einer solchen vereinigten Rechten formuliert der rechtsextreme Vordenker Harald Neubauer in Anlehnung an Jean-Marie Le Pen. Der gemeinsame Punkt, auf den sich alle relativ rasch einigen könnten, das ist die nationale Präferenz. Die nationale Präferenz in allen politischen Existenzfragen unseres Volkes. Das heißt, Vorrang der Einheimischen bei der Vergabe von Arbeitsplätzen, bei der sozialen Versorgung, bei den Wohnungen, bei den Kindergärtenplätzen. Warum finden wir nicht einen gemeinsamen Nenner, so wie es ja auch den Grünen in ihrer Anfangsphase gelungen ist? Um den zu finden, müsste die NPD die rechten Strömungen integrieren können. Dass sie dazu zumindest in ihrer Hochburg Sachsen in der Lage ist, hat sie im Dresdner Nationalen Bündnis bewiesen. Und bei einem Pressefest ihrer Parteizeitung im Vorfeld der Landtagswahl konnte sie über 6000 Rechtsextreme verschiedener Strömungen aus ganz Deutschland versammeln. Doch in anderen Regionen Deutschlands, in denen die NPD kaum verankert ist, dürfte ihr dies schwerfallen. Immerhin haben sich, so berichtet der Verfassungsschutz, NPD und DVU nach den jüngsten Wahlerfolgen darauf geeinigt, bei der nächsten Bundestagswahl gemeinsam aufzutreten. Doch noch fehlen entscheidende Faktoren für eine Einigung des rechten Lagers, meint Uwe Backes. Eine solche Integrationsleistung kann nur gelingen, wenn man einen großen Integrator an der Spitze hat. Solche Personen fehlen im Moment in Deutschland völlig und ich sehe auch niemanden, der zu einer solchen Rolle heranwachsen könnte. Der zweite wichtige Faktor ist, dass in Deutschland bislang es nicht gelungen ist, was Jean-Marie Le Pen in Frankreich Anfang der 80er Jahre gelang, nämlich eine zersplitterte nationalistische Parteienszene, die auch in viele Grüppchen damals zerfiel, in einer größeren Sammlungsbewegung zusammenzufassen. Schon seit Jahren versucht die NPD in Sachsen noch eine ganz andere Gruppe zu integrieren, die militanten rechten Kameradschaften. Im Nationalen Bündnis Dresden arbeiten Mitglieder der gewaltbereiten Szene mit. Und in der sächsischen Schweiz verteilten vorbestrafte Schläger der mittlerweile als kriminelle Vereinigung verbotenen Skinhead Sächsische Schweiz, kurz SSS, Flugblätter für die NPD. Zur Europawahl national zu wählen. Im vergangenen Wahlkampf stand der nun frisch gewählte NPD-Landtagsabgeordnete Johannes Müller auf den Straßen der Sächsischen Schweiz und bekannte freimütig die Beziehungen seiner Partei zu den SSS-Schlägern. Es gab zwei personelle Überschneidungen, sage ich mal. Die hat auch niemand geleugnet. Es gab auch Veranstaltungen, wo also SSS-Leute einen Seilschutz organisiert haben. Ich kenne einige Leute, die haben ihre Bewährungsstrafen, sie haben ihre Geldstrafen. Und damit muss man jetzt den Leuten aber auch eine Chance geben, sich wieder in die Gesellschaft zu integrieren. 13. Juni, eine niedrige Wahlbeteiligung. Auf welche Weise die NPD bei den gewaltbereiten jungen Kameraden punkten will, zeigte der ebenfalls neu gewählte NPD-Landtagsabgeordnete Klaus-Jürgen Menzel bei einer Demonstration am 8. Mai dieses Jahres, an der auch Mitglieder rechter Kameradschaften teilnahmen. Die Geschichte hat ihr Urteil bereits gesprochen. Und das lautet: Freispruch für unser Volk, Freispruch für die Reichsregierung und Freispruch für die großdeutsche Wehrmacht. Wir sind heute wieder hier und keine Macht der Welt bringt uns weg. Die Radikalen bedient die NPD mit offen neonazistischen Parolen, die Bürger mit Sozialprotest. Mit dieser Doppelstrategie will die NPD eine große rechtspopulistische Kraft in Deutschland werden. Doch der Politologe Uwe Backes zweifelt am Erfolg. Man kann nicht gleichzeitig Neonationalsozialisten an sich ziehen und dann meinen, man könnte gemäßigtere populistische Politikformen dann auch in die Partei integrieren. Das passt nicht zusammen. In Sachsen, wie sich gezeigt hat, offenbar doch. Auf der Woge der jüngsten Wahlerfolge von NPD und DVU könnte sich in den kommenden Monaten und Jahren eine rechtspopulistische Kraft entwickeln. Doch noch ist alles offen. Auch ob die NPD mit ihrer Symbiose von Neonationalsozialismus und Populismus zum Modell und Dach eines solchen Bündnisses werden kann. Davon wird nicht zuletzt abhängen, zu welcher Gefahr für Demokratie und Verfassung eine vereinigte Rechte in Deutschland werden kann. Das war Hintergrundpolitik heute, nach dem Wahlerfolg in Sachsen und Brandenburg, wie die NPD strategische Bündnisse schmiedet. Eine Sendung von Andreas Roth, Redaktion Sandra Pfister. Morgen im Hintergrundpolitik: Judenhass im Namen Allahs, Islamismus und Antisemitismus in Deutschland.